Sie hört, wie die Kundschaft mit der Hand über das Furnier aus Vogelaugen Ahorn streicht und sagt, das schlägt leider schon Wellen. Aber man kann es aufarbeiten lassen, sagt die Maklerin und zieht jetzt, offenbar mit einiger Mühe, die Tür zum Balkon auf. Sie sagt, und dann die Aussicht von hier. Die Kundschaft sagt, ein wenig verwuchert. Die Maklerin sagt, das hier ist eindeutig das bessere Ufer. Die Sonnenuntergänge finden nun einmal im Westen statt. Sie lacht. Die Kundschaft lacht nicht. Und außerdem, sagt die Maklerin, sind die Grundstücke drüben durch die Promenade vom See getrennt. Die haben keinen direkten Zugang zum Wasser? Nein, sagt die Maklerin, die meisten nicht. Sie sagt, sehen Sie einmal, der Vogel hier auf der Brüstung. Ja, ja, sagt die Kundschaft. Das ist noch mit Liebe gemacht, sagt die Maklerin. Die Kundschaft schweigt. Der Architekt, sagt die Maklerin, war Mitglied der Gruppe Albert Speer, Germania-Projekt. So, sagt die Kundschaft, das ist interessant. Dann gehen die Maklerin und die Kundschaft durch den Flur ins Schrankzimmer. Auch dort kann sie alles gut hören, was besprochen wird, denn es trennt sie nur eine dünne Tür von den Leuten. Die Maklerin sagt, solche Einbauten wie hier macht ihnen heute keiner mehr. Das stimmt, sagt die Kundschaft, aber es riecht irgendwie komisch nach Katze oder Marder. Also mir ist in diesem Haus noch kein Marder begegnet, sagt die Maklerin, lacht und geht weiter voran, ins Arbeitszimmer. Die Milchglasscheiben der Tür klirren leise. Die Kundschaft folgt offenbar, denn es wird stiller. Nach einiger Zeit kommt das Grüppchen zurück. Die Maklerin lacht noch immer oder schon wieder. Steht das Haus eigentlich unter Denkmalschutz? Nein, nein, leider nicht, sagt die Maklerin. Die Kundschaft hustet. Dann gehen alle die Treppe hinunter. Und erst als ganz und gar Ruhe eingekehrt ist, kommt die ehemalige Hausherrin aus dem Schrank hervor und sieht durch das Fenster des Vögelchenzimmers, wie die Maklerin und ihre Kundschaft jetzt durch den Garten gehen. Manchmal bleiben sie stehen, deuten in die oder jene Richtung, zum Beispiel auf die Eiche, von der kürzlich ein großer Ast abgebrochen ist, oder auf das Dach des Badehauses. Im langsamen Gehen setzen sie dann ihr Gespräch fort, nicken oder schütteln den Kopf, bis sie hier oder da erneut stehen bleiben, um ein Detail gründlicher zu besprechen. Nach diesem ersten Besuch der Maklerin und ihrer Kundschaft flattert vor dem Küchenfenster ein faltiges, wetterfestes Tuch, auf dem steht geschrieben, zu verkaufen, und eine Telefonnummer, weiß auf dunkelblau. Manchmal, wenn Wind ist, reißt das Tuch an den Leinen, dass man es bis ins Haus hinein hört. Später löst sich eine der Schnüre, mit denen der Aushang befestigt ist. Dann sieht die unberechtigte Eigenbesitzerin, wenn sie vom Schäferberg kommt, wie das Tuch manchmal umschlägt. Es schlägt sich selbst vor das weiß beschriebene Gesicht und lässt sich dann wieder sinken. Das Haus ist jetzt so leer, dass es nicht viel Gewicht haben würde, wenn sie ihm befehlen könnte, sich in die Lüfte zu erheben und fortzuschweben. Das Licht, das durch die bunten Fenster einfällt, würde mit dem Haus reisen. Auch der Glanz des nun endlich wieder mit Bonawachs geglätteten Bodens und das Knarren der Treppe bei der zweiten, der 15. und der vorletzten Stufe. Jetzt denkt sie daran, wie ihre Großmutter damals das Badehäuschen versetzen ließ. Sie und ihr Kinderfreund hatten die Arbeiter den ganzen Weg hangaufwärts begleitet. Mit seinem Schilfdach, Fenstern und Fensterläden, mit Vordach und zwei hölzernen Säulen war es auf Rollen langsam zwischen Erlen, Eichen und Kiefern hinaufgezogen worden. Und als es oben stand, war der Blick auf den See, den man vom überdachten Austritt nun hatte, beinahe noch schöner gewesen. Jetzt wüsste sie nur nicht, wohin schweben. Viele Male noch sieht sie, während der Sommer langsam zu Ende geht, vom Vögelchenzimmer aus die Maklerin mit dieser oder jener Kundschaft im Garten. Ein Kunde tippt mit der Schuhspitze gegen eine der Steinplatten, aus denen die Treppe gemacht ist, um zu prüfen, ob die Stufe wackelt. Ein anderer lässt sich von der Maklerin die Senkgrube zeigen. Ein dritter rüttelt am Zaun zum Nachbarn, dessen Pfosten durchgefault sind, rüttelt so lange, bis zwei der Pfosten sich, nur durch das Drahtgeflecht noch gehalten, zur Seite neigen. Weil das Haus und das Grundstück nicht billig sind, hört sie noch viele Gespräche mit an. Viele Male noch wird die flache Schranktür geöffnet. Viele Male noch ist die Rede von der besseren Seite, von Albert Speer, den Katzen und den Mardern. Lachen. Steht das Haus unter Denkmalschutz? Nein, nein. Lachen und husten,